Zelte hinterlassen nur geringe Spuren. Im freien Gelände überdauern sie kaum je die Zeiten. Deshalb sind die seltenen Funde von Freilandstationen so wichtig. Sie bezeugen den damaligen Alltag. Höhlen, aber auch andere prominente Orte, spielten vor allem eine Rolle als zentrale Treffpunkte und Versammlungsstätten. Alle paar Jahre trafen sich dort mehrere Gruppen, um gemeinsam zu feiern, Partner zu finden, aber auch um Informationen auszutauschen oder Treibjagden zu organisieren. Trotz der geringen Bevölkerungsdichten bestanden während des Jungpaläolithikums räumlich weitreichende und teilweise über Jahrtausende stabile Informationsnetzwerke, schreibt der Urgeschichtler Thorsten Utmeier. Eine wichtige Grundlage dieser Netzwerke war die hohe Mobilität der damaligen Jäger- und Sammlergruppen, mit entsprechend häufigen Kontakten auch zu peripheren oder zuvor nicht integrierten fremden Gruppen. Denn allein konnte keine Gruppe, und wir reden hier von 15 bis 25 Menschen, auf Dauer überleben. Dank dieser Flexibilität war es den Jägern und Sammlern der Eiszeit möglich, auf saisonale Überschüsse an Nahrung zu reagieren, aber auch sozialen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Zentral war, dass bei den Zusammenkünften verschiedener Gruppen die Beziehungen und Allianzen aktualisiert wurden. Denn diese Netzwerke bildeten ein unverzichtbares System gegenseitiger Rückversicherungen. Andere Hilfe gab es nicht. Um die sozialen Beziehungen in Zeiten ohne Schrift und ohne jegliche institutionelle Strukturen über Generationen hinweg aufrechtzuerhalten, war ein gemeinsamer Kosmos an Geschichten, Mythen und Symbolen unabdingbar. Tatsächlich fanden sich sowohl an den Plätzen der Eiszeitjäger, an der Unstrut, wie an der Saale Objekte, in denen sich diese manifestierten. Zwar ist es kaum, wenn nicht unmöglich, ihre konkreten Bedeutungen zu erfassen, zumindest aber repräsentieren sie jene urmenschlichen Solidaritäten, ohne die das Überleben unmöglich gewesen wäre. In Nebra lag in einigen Vorratsgruben je eine kaum fingerlange Frauenstatuette. Aus Elfenbein oder Knochen gefertigt, waren sie dort absichtlich deponiert. Ihre silhouettenhafte Gestalt war von hoher Abstraktion, als hätte ein Künstler der klassischen Moderne sie erschaffen. In den Jahrtausenden davor fanden sich die sogenannten Venus-Statuetten, auch das ein heikler Begriff, der aber zu verbreitet ist, als dass er in absehbarer Zeit verschwände. Von der berühmten Venus von Willendorf bis zu jener Venus vom Hohle Fels, bei der es sich um die bisher älteste Darstellung eines Menschen handelt, finden sie sich in dem riesigen Gebiet zwischen den Pyrenäen und dem Ural. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Ausgestaltungen. Längst nicht alle zeigen wohlbeleibte Frauengestalten, welche aber fast die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zogen.